Die Belle Époque. Das Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 und die damit verbundene Verlagerung aller europäischen Großmächte auf den gleichen monetären Standard, nämlich Gold, führten zu einer Zeit des Wohlstands und des Aufblühens, die im Laufe der Zeit und im Rückblick immer erstaunlicher erscheint. Es ist anzumerken, dass das 19. Jahrhundert, insbesondere die zweite Hälfte, die bedeutendste Epoche war, die die Welt je erlebt hatte. Eine Epoche des Aufblühens, der Innovation und der Errungenschaften des Menschen. Wobei die monetäre Rolle des Goldes für diese Zeitspanne von entscheidender Bedeutung war. Da Silber und andere Tauschmedien zunehmend entmonetarisiert wurden, verwendete ein Großteil der Welt den gleichen Goldstandard, was es dank der Verbesserungen in Telekommunikation und Transport möglich machte, die globale Kapitalanhäufung und den Handel wie nie zuvor zu fördern. Die verschiedenen Währungen waren einfach unterschiedliche Gewichte von physischem Gold und der Wechselkurs zwischen der Währung einer Nation und der anderen war die einfache Umrechnung zwischen verschiedenen Gewichtseinheiten, so einfach wie die Umrechnung von Zoll in Zentimeter. Das britische Pfund wurde mit 7,3 Gramm Gold definiert, während der französische Franken 0,29 Gramm Gold und die deutsche Mark 0,36 Gramm enthielten. Dies bedeutete, dass der Wechselkurs zwischen ihnen zwingenderweise auf 26,28 französische Franken und 24,02 Mark pro Pfund festgelegt werden musste. So wie metrische und imperiale Einheiten nur eine von vielen Möglichkeiten sind, die zugrunde liegende Länge zu messen, waren nationale Währungen nur eine Möglichkeit, den wirtschaftlichen Wert zu messen, wie er im universellen Wertspeicher Gold dargestellt wird. Die Goldmünzen einiger Länder waren in anderen Ländern sehr gut handelbar, da sie aus reinem Gold bestanden. Die Geldmenge jedes Landes war keine Kennzahl, die von zentralen Planungsausschüssen mit Doktoranden festgelegt wurde, sondern ergab sich aus der natürlichen Funktion des Marktes. Man besaß so viel Geld, wie es einem passte, und gab für lokale oder ausländische Produkte so viel aus, wie man wollte, wobei die tatsächliche Geldmenge nicht einmal einfach zu messen war. Die Solidität des Geldes spiegelte sich im Freihandel auf der ganzen Welt wider. Aber vielleicht noch wichtiger war die Erhöhung der Sparquoten in den meisten fortgeschrittenen Gesellschaften, die dem Goldstandard folgten. Dies ermöglichte eine Kapitalanhäufung zur Finanzierung von Industrialisierung, Urbanisierung und der technologischen Verbesserungen, die unser modernes Leben geprägt haben. Bis 1900 folgten etwa 50 Nationen offiziell dem Goldstandard, einschließlich aller Industrieländer, während die Nationen, die nicht dem offiziellen Goldstandard folgten, noch Goldmünzen als Hauptmedium für den Handel verwendeten. Einige der wichtigsten technologischen, medizinischen, wirtschaftlichen und künstlerischen menschlichen Errungenschaften wurden in der Ära des Goldstandards erfunden, was zum Teil erklärt, warum diese Ära in ganz Europa als die Belle Époque oder die Schöne Epoche bekannt war. Großbritannien erlebte die Spitzenjahre der Pax Britannica, in denen das British Empire weltweit expandierte und nicht an größeren militärischen Konflikten beteiligt war. Als die amerikanische Schriftstellerin Nellie Bly 1899 ihre Rekordreise um die Welt in 72 Tagen begann, trug sie britische Goldmünzen und Banknoten der Bank of England mit sich. Es war möglich, die Welt zu umrunden und überall dort, wo Nellie war, nur eine Form von Geld zu verwenden. In den Vereinigten Staaten wurde diese Epoche als vergoldetes Zeitalter bezeichnet, wo das Wirtschaftswachstum nach der Wiederherstellung des Goldstandards im Jahr 1879 im Zuge des amerikanischen Bürgerkriegs boomte. Die Epoche wurde lediglich durch eine Episode des monetären Wahnsinns unterbrochen, praktisch dem letzten Atemzug von Silber als Geld, wie wir in Kapitel 6 sehen werden. Damals versuchte das Finanzministerium, Silber zu remonetarisieren, indem es das Edelmetall als Geld vorschrieb. Dies führte zu einem starken Anstieg der Geldmenge und zu einer Bank, die von jenen geleitet wurde, die Schatzanweisungen und Silber im Gegenzug für Gold verkaufen wollten. Dies führte zur Rezession von 1893, nach der das Wirtschaftswachstum in den USA jedoch wieder an Fahrt aufnahm. Da die Mehrheit der Länder in einer soliden Währungseinheit vereint war, gab es nie wieder einen Zeitraum, in dem weltweit so viel Kapitalanhäufung, Welthandel, Unabhängigkeit vom Staat und Veränderung des Lebensstandards stattfand. Damals waren nicht nur die Volkswirtschaften des Westens weitaus freier, sondern auch die Gesellschaften selbst. Staaten benötigten nur sehr wenig Bürokratie, die sich darauf konzentrierte, das Leben der Bürger im kleinen Maßstab zu organisieren. Mises beschrieb dies folgendermaßen, Zitat: Der Goldstandard war der Weltstandard der Zeit des Kapitalismus, der sowohl politisch als auch wirtschaftlich zu mehr Wohlstand, Freiheit und Demokratie führte. In den Augen der Freihandelsunternehmen bestand der Hauptvorteil des Goldstandards vor allem aus der Tatsache, dass es sich um einen internationalen Standard handelte. Wie er für den internationalen Handel und die Transaktion der internationalen Geld- und Kapitalmärkte erforderlich war. Der Goldstandard war das Tauschmittel, mit dem der westliche Industrialismus und das westliche Kapital die westliche Zivilisation bis in die entlegensten Teile der Erde trug. Überall dort, wo der Standard angewendet wurde, konnte er die Fesseln alter Vorurteile und alten Aberglauben zerstören und neue Wege für mehr Wohlstand ebnen, den Geist und die Seele befreien und Reichtümer erschaffen, die es bisher nicht gab. Er begleitete den triumphalen, beispiellosen Fortschritt des westlichen Liberalismus, der dafür stand, alle Nationen zu einer Gemeinschaft freier Nationen zu vereinen, die friedlich miteinander zusammenarbeiten. Es ist leicht nachzuvollziehen, warum man damals den Goldstandard als das Symbol für diese größte und nutzbringendste aller historischen Veränderungen betrachtete. Zitat Ende. Dieses Weltbild implodierte im verhängnisvollen Jahr 1914, als nicht nur der Erste Weltkrieg ausbrach, sondern auch die großen Volkswirtschaften der Welt vom Goldstandard abwichen und ihn durch unsolides staatliches Geld ersetzten. Nur die Schweiz und Schweden, die während des Ersten Weltkriegs neutral blieben, sollten bis in die 1930er Jahre am Goldstandard festhalten. Danach sollte die weltweite Ära des staatlich kontrollierten Geldes beginnen mit unkontrollierten, katastrophalen Folgen. Während wohl der Goldstandard des 19. Jahrhunderts dem Ideal eines soliden Geldes am nächsten kam, hatte er dennoch seine Nachteile. Erstens schufen Staaten und Banken stets Tauschmedien, die über die Menge an gehaltenem Gold hinausgingen. Zweitens hielten viele Länder nicht nur Gold in ihren Reserven, sondern auch die Währungen anderer Länder. Großbritannien profitierte als damalige globale Supermacht davon, dass ihr Geld überall auf der Welt als Reservewährung verwendet wurde, was dazu führte, dass ihre Goldreserven nur einen kleinen Teil ihrer ausstehenden Geldmenge ausmachten. Mit dem ständig wachsenden internationalen Handel, für den die Abwicklung großer Geldmengen in der ganzen Welt erforderlich war, vertraten viele die Meinung, dass die Banknoten der Bank of England zu dieser Zeit so gut wie Gold waren. Obwohl Gold eine sehr harte Währung war, waren die Instrumente zur Abwicklung von Zahlungen zwischen den Zentralbanken, die zwar nominal in Gold einlösbar waren, in der Praxis jedoch wesentlich einfacher herzustellen als Gold. Diese beiden Mängel führten dazu, dass der Goldstandard jederzeit anfällig für einen Ansturm auf Gold in jedem Land war, in dem bestimmte Umstände einen großen Prozentsatz der Bevölkerung dazu veranlassen könnten, den Umtausch ihres Papiergeldes in Gold zu verlangen. Der große Nachteil des Goldstandards war im Wesentlichen, dass die Abrechnung mit physischem Gold schwerfällig, teuer und unsicher war, was bedeutete, dass man sich auf die Zentralisierung der physischen Goldreserven an einigen wenigen Orten wie Banken und Zentralbanken verlassen musste, die sie anfällig für eine staatliche Übernahme machten. Da die Anzahl der Zahlungen und Abwicklungen, die mit physischem Gold durchgeführt wurden, zu einem unbedeutenden Anteil aller Zahlungen wurde, konnten die Banken und Zentralbanken, die das Gold hielten, Geld ohne Absicherung durch physisches Gold erschaffen und es zur Abwicklung verwenden. Das Abwicklungsnetzwerk wurde so wertvoll, dass im Grunde die Kreditwürdigkeit seiner Eigentümer monetarisiert wurde. Als die Erlaubnis, eine Bank zu führen, auch den Prozess des Gelddruckens mit einbezog, kam es selbstverständlich dazu, dass die Staaten die Kontrolle über den Bankensektor an sich rissen, indem sie Zentralbanken schufen. Die Versuchung war einfach zu groß und der dadurch greifbare, schier unendliche finanzielle Reichtum konnte nicht nur den Dissens zum Verstummen bringen, sondern auch Lobbyisten bei der Förderung dieser Idee finanzieren. Gold verfügte über keinen Mechanismus, um die Herrschenden einzuschränken. Man musste stattdessen darauf vertrauen, dass sie den Goldstandard nicht missbrauchen würden und die Bevölkerung hätte fortwährend darauf achten müssen, dass die Herrschenden die Regeln auch einhalten. Das wäre möglich gewesen, wenn die Bevölkerung hochgebildet und über die Gefahren von unsolidem Geld informiert gewesen wäre. Aber mit jeder Generation, die in der oftmals mit Reichtum einhergehenden intellektuellen Selbstgefälligkeit schwelgte, sollten sich die Sirenengesänge der Betrüger und Möchtegern-Ökonomen für einen Großteil der Bevölkerung als immer unwiderstehlicher erweisen. Am Ende blieb nur eine Minderheit von sachkundigen Ökonomen und Historikern, die einen harten Kampf führte, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Wohlstand nicht durch Manipulation der Geldmenge erzeugt werden kann und dass die Ermächtigung eines Souveräns zur Kontrolle des Geldes nur dazu führen kann, dass der Souverän mehr Kontrolle über das Leben eines jeden Menschen erhält und dass schließlich ein zivilisiertes, menschliches Dasein auf der Integrität einer Währung beruht, die eine solide Grundlage für Handel und Kapitalbildung darstellt. Die Zentralisierung von Gold machte es anfällig für die Übernahme seiner monetären Rolle durch seine Feinde, und Gold hatte schlicht zu viele Feinde, wie Mises selbst richtig erkannte. Zitat: Die Nationalisten kämpften gegen den Goldstandard, weil sie ihre Länder vom Weltmarkt trennen und so weit wie möglich in eine nationale Autarkie überführen wollen. Interventionistische Staaten und Interessensgruppen kämpfen gegen den Goldstandard, weil sie ihn für das größte Hindernis bei ihren Bemühungen um eine Manipulation von Preisen und Lohntarifen halten. Aber die unglaublichsten Angriffe gegen Gold werden von denen durchgeführt, die auf eine Ausweitung der Kredite hoffen. Wenn es nach ihnen geht, ist die Kreditausweitung das Allheilmittel für alle wirtschaftlichen Missstände. Der Goldstandard beseitigt die Festlegung von bargeldinduzierten Kaufkraftveränderungen durch die Politik. Wenn man ihn allgemein anerkennt, muss man auch die Tatsache anerkennen, dass man nicht alle Menschen reicher machen kann, indem man mehr Geld druckt. Die Abscheu vor dem Goldstandard stammt von dem Irrglauben, dass allmächtige Staaten aus kleinen Papierstücken Reichtum erschaffen können. Die Staaten waren begierig darauf, den Goldstandard abzuschaffen, weil sie an die Irrtümer glaubten, dass die Kreditausweitung ein geeignetes Mittel zur Senkung des Zinssatzes und zur Verbesserung der Handelsbilanz ist. Menschen kämpfen gegen den Goldstandard, weil sie Freihandel durch nationale Autarkie, Frieden durch Krieg und Freiheit durch totalitäre, staatliche Allmacht ersetzen wollen. Zitat Ende. Das 20. Jahrhundert begann damit, dass Staaten das Gold ihrer Bürger unter ihre Kontrolle brachten. Dies geschah durch die Erfindung der modernen Zentralbank, der sich der Goldstandard unterwerfen musste. Als der Erste Weltkrieg begann, erlaubte die Zentralisierung dieser Reserven diesen Staaten, die Geldmenge über ihre Goldreserven hinaus auszuweiten und den Wert ihrer Währung zu verringern. Dennoch beschlagnahmten und sammelten die Zentralbanken bis in die 1960er Jahre, in denen sich die Entwicklung hin zu einem globalen US-Dollar-Standard abzeichnete, weiter Gold. Obwohl Gold 1971 angeblich vollständig entmonetarisiert wurde, hielten die Zentralbanken weiterhin bedeutende Goldreserven und stießen diese nur langsam ab, bis sie in den letzten 10 Jahren wieder mit dem Kauf von Gold begannen. Obwohl die Zentralbanken wiederholt das Ende der monetären Rolle von Gold erklärten, steckt in ihren Maßnahmen zur Erhaltung ihrer Goldreserven eine viel größere Wahrheit. Aus Sicht des monetären Wettbewerbs ist das Halten von Goldreserven eine durchaus vernünftige Entscheidung. Das Halten von Reserven in weichem Geld ausländischer Staaten führt nur dazu, dass der Wert der eigenen Währung zusammen mit dem der Reservewährungen verfällt, während die Seigniorage, durch Geldschöpfung erzielter Gewinn einer Notenbank, dem Emittenten der Reservewährung und nicht der Zentralbank des Landes zufließt. Sollten zudem die Zentralbanken alle ihre Goldbestände verkaufen, geschätzt etwa 20% der weltweiten Goldvorräte, folgt daraus sehr wahrscheinlich, dass das Gold, das für seine industriellen und ästhetischen Verwendungen hoch geschätzt wird, sehr schnell mit geringem Preisabschlag aufgekauft würde und die Zentralbanken am Ende ohne Goldreserven dastehen würden. Der monetäre Wettbewerb zwischen weichem staatlichem Geld und hartem Gold wird wahrscheinlich langfristig zu einem eindeutigen Gewinner führen. Selbst in einer Welt des staatlichen Geldes waren die Staaten nicht in der Lage, die monetäre Rolle von Gold zu unterdrücken. Ihre Worte stimmen nicht mit ihren Taten überein, und das sagt eigentlich schon alles.